Willy Brandt. Wir sind keine Erwählten. Wir sind Gewählte. Ein Zeitbild in Originaltönen. Von Jürgen Roth. Exordium. Hier stehen wir erst am Anfang vom Anfang. Wir, die wir gewissermaßen Akteure auf der politischen Bühne unseres Landes sind, meine Damen und Herren, auch hier darf es keine Illusionen geben. Es ist Augenauswischerei, wenn man den Eindruck vermittelt, Politik müsse immer kurzfristig sichtbare Erfolge haben. Und deshalb darf man keine Illusionen haben. Im April 1973 kabelt die US-Botschaft in Bonn streng vertraulich nach Washington, Bundeskanzler Willy Brandt sei ein komplizierter Mann, der zu Depressionen neige und neben anderen Schwächen eine Inklination zum Trinken habe. Und weiter heißt es, er sei längst kein doktrinärer Sozialist mehr und habe die marxistische Ideologie seiner Jugend abgelegt. Der Politologe Wolfgang Abendroth merkte einmal an, für Brandt ist der Marxismus bloß eine entschuldbare Illusion gewesen. Was war sein innerer Kompass, fragt Egon Bahr, Brandts wohl engster Freund, in seinen Erinnerungen an Willy Brandt, und antwortet, weder der Sozialismus noch der Sozialdemokratismus. Es war kein Zufall, dass er sich einer genauen Definition verweigerte, denn er hatte keine. Es gab kein Gesamtkonzept, das hätte Brandtplan genannt werden können. Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber es ist im Grunde eines der einfacheren Themen. Mein Wort vom Herbst 1969, wir müssten mehr Demokratie wagen, ist oft missverstanden worden. Die Gesellschaft demokratisieren heißt für uns Sozialdemokraten konkret, die Rechte der vielen stärken. Das ist die Revolution ohne R, die Evolution, zu der ich mich bekenne. Willy Brandt konnte Massen enthusiasmieren. Ein Durchlauferhitzer fremder Empfindungen war er, das lieh ihm Macht über sie, schreibt sein Sohn Lars. Zu Hause habe der Vater indes nur kulissenhafte Antworten gegeben. Brandts zweite Frau Ruth sagte lakonisch, er scheute Auseinandersetzungen. Und sie erzählte aber auch, wie er ab und an grummelte, verstehst du denn gar nicht, dass ich Macht will? Oder wenn ich wollte, würde Helmut in 14 Tagen nicht mehr Bundeskanzler sein. Kollege Brandt, ich schätze Ihre menschliche Bonhomie und Ihre personale Jovialität, das unterscheidet Sie von Herrn Wehner. Politik ist im Kern immer das Produkt geistiger und moralischer Entscheidungen. Das gilt im Innern und nach außen. Wichtig bleibt, mehr mit den Menschen als über sie zu reden. In die Gesellschaft hineinzuwirken, statt nur ihre Schlechtigkeit beklagen. Ja sagen zum Leben, statt neurotisch mit ihm zu hadern. Solidarität, Gerechtigkeit, Versöhnung formten eine Utopie, die als gemeinsames Ich-Ideal aufleuchtete. Und in der Liebe zu Willy Brandt konnte man sich versichern, mit dem Ich-Ideal einig zu sein, notierte der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Der Spiegelgründer Rudolf Augstein fällte 1993, ein Jahr nach Brandts Tod, hingegen ein harsches Urteil. Brandt konnte man gar nicht lieben. Brandt war ja ein Unmensch. Eine imponierende Figur, aber ein Unmensch. Der hat nicht ein einziges Mal das Schlafzimmer seiner Kinder betreten. Das wäre für mich ganz undenkbar. Das kann man doch nicht. Aber er konnte das. Dies ist nicht neu, dies aber auch nicht wahr. Der Historiker Peter Brandt, Brandts ältester Sohn, sprach 2011 in der Zeitschrift Focus vom nicht gänzlich verkehrten Klischee vom Entrückten und fügte hinzu, diese ältere Generation war nicht gewohnt, Intimes zu besprechen. Diese Väter zogen sich oft zurück und machten das meiste mit sich selbst aus. Als Kind erlebte ich dennoch Augenblicke, in denen ich diese Probleme überhaupt nicht hatte, in denen er als Vater sehr präsent war. Ich lehne Legenden ab. Keine Legende ist, dass Willy Brandt, wie es der Literaturwissenschaftler Hans Meyer ausdrückte, zu den wichtigsten Bewegern des 20. Jahrhunderts gehörte. Er war der andere Deutsche, schrieb der Journalist Gunter Hoffmann, und ein, mit Robert Musil zu reden, Möglichkeitsdenker, der eintrat für das gesittete Deutschland. Der Charismatiker Brandt war sich selbst manchmal ein Rätsel. Vielleicht verschwieg er manches sogar vor sich, mutmaßt Gunter Hoffmann. Was nützt, dass dies noch einmal durchgehen wollen? Die Schwächen Willy Brandts waren seine Stärken, meint der Historiker Gregor Schölgen. Und Peter Merseburger hält im Vorwort seiner voluminösen Biografie über den, so spotteten seine Gegner, Außenkanzler oder den, so der Spiegel, Kanzler der inneren Reformen fest, seine politische Biografie ist voller Dramen. Lebensläufe lassen sich nicht auf Flaschen ziehen. Interessant sind gerade die, die man nicht einfach nur in irgendeine Schachtel reintun kann, um ein Etikett draufzukleben. Mein eigentlicher Erfolg war, denke ich, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes, Deutschland also, und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Das war nicht selbstverständlich für den jungen Mann, der ich damals war, als ich den Krieg erlebte und zurückkam in das verwüstete Deutschland im Jahr 1945. Genagelte Stiefel. Viele Sozialdemokraten wurde die Freiheit genommen. Viele mussten Deutschland verlassen. Was unter anständigen Menschen kein Anlass zur Verleumdung sein dürfte. Um das alldeutsch-überparteiliche Berlin-Symbol Brandt in die Drecklinie der Wahlkampfpolemik herunterzuziehen, wie es im Mai 1960 im Spiegel heißt, sind führenden Köpfen der Unionsparteien seit Ende der 50er Jahre nahezu alle Mittel recht. Herr Brandt soll doch einmal sagen, was er in den 30er Jahren getrieben hat. Soll doch einmal sagen, was er im Rot-Spanischen, auf welcher Seite er im Spanischen Bürgerkrieg war und was er getan hat. Wird Franz Josef Strauß noch 1980 auf Kundgebungen hetzen. Willy Brandt nach den Bundestagswahlen 1961... Mit am bittersten war die boshafte Enge, mit der einige im Lande auf den Lebensweg reagiert haben. Auf seine Art, sich zurechtzufinden in der nationalsozialistischen Zeit. Das hat mir sehr wehgetan. Der Herr Brandt tue so vornehm, höhnt Bundeskanzler Konrad Adenauer am 14. August 1961, einen Tag nachdem der Bau der Mauer begonnen hatte, in Regensburg. Wenn einer mit der größten Rücksicht behandelt worden ist von seinen politischen Gegnern, dann ist das der Herr Brandt, alias Frahm. In einer gesteuerten Flüsterpropaganda wird daran herumgeheimnisst, dass ich nicht als Willy Brandt geboren wurde und wohl etwas zu verbergen habe. Lars Brandt erinnert sich in seinem Buch Andenken, die Unterstellungen wegen des Namenswechsels brachte der rheinische Greis mit der kunstvoll primitiven Kommunikationsfertigkeit weiterhin in seinen Reden unter. Und im S-Bahnhof Grunewald hatte jemand an die Wand geschrieben, Frahm, infam. Franz Josef Strauß auf dem CSU-Parteitag 1972 über den Partisan von Norwegen. Wenn man an dem vornehmen Herrn Willy Brandt kratzt, dann kommt ein ganz wilderer Bauke zum Vorschein. Der alte Aufwiegler. Und 3 Jahre später ist in der Welt am Sonntag zu lesen, Achtung, Brandgefahr. Brandt ist seiner Vergangenheit und seiner Überzeugung nach ein Radikaler. Der Erfinder jenes demokratischen Sozialismus, der dem Sozialismus im marxistischen Sinne viel ähnlicher ist als der sozialen Demokratie. Mein Lebensweg war eben ein sehr atypischer. Willy Brandt am 18. Dezember 1913 als Herbert Frahm, unehelich in Lübeck geboren und beim Stiefgroßvater aufgewachsen, hat über seine Jugend kaum gesprochen. Unbehaust nannte er sie einmal. Unter der Herkunft litt er, als würde er dieses Brandmal nie los. Das war die Lebenswunde, erläutert Gunter Hofmann. Und das Exil wiederum, das er nicht als Wunde empfand, das wollte er wohlweislich nicht mit Stolz vorzeigen, weil er ahnte, wie kritisch andere darauf sahen. In die sozialistische Bewegung hineingeboren macht sich Brandt, der von Julius Leber, dem Chefredakteur des Lübecker Volksboten, gefördert wird, früh als Journalist einen Namen. Und anderweitig. In Links und Frei, Mein Weg 1930 bis 1950, bekennt Brandt, im Sommer 1930 wurde ich, obwohl erst 16, entgegen der Üblichkeit schon in die SPD aufgenommen. Hemmungen, mich auf Parteiversammlungen mit eigenwilligen Beiträgen zu Wort zu melden, hatte ich kaum mehr. Meine Kühnheit konnte bei braven älteren Genossen nicht nur Zustimmung finden. Ich erinnere mich an Zurufe, wo ich denn im Krieg gewesen sei. Wir hatten ein Transparent mitgeführt, auf dem stand: Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Desillusioniert von der SPD, die den Nazis und den reaktionären Kräften so gut wie nichts entgegensetzte, tritt Brandt im Oktober 1931 der Sozialistischen Arbeiterpartei bei. 1,5 Jahre später, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, flieht er über Dänemark ins norwegische Exil, als Angehöriger einer Bewegung, die versagt hatte. Versagt, weil sie es nicht vermocht hatte, die Unmenschen von der Macht fernzuhalten. Allein ich musste weg, wenn ich nicht Leib und Seele riskieren wollte. Leib und Seele riskierte Brandt auch fürderhin, etwa 1937, als Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg. Und in den Jahren des Exils quälten ihn immer wieder Selbstmordgedanken. Warum sich stärker machen, als man war, blickte er in Links und Frei zurück. Ich bin stolz auf meine Lehr- und Wanderjahre im skandinavischen Norden, die mir Erfahrungen brachten, von denen ich wenig ahnte, als ich mit 19 Jahren die Heimat verlassen musste. Ich habe von dort nicht nur bewährte Freundschaften mitgebracht, sondern auch Einsichten, wie man einen Rechtsstaat umgestaltet in eine wahre Heimstätte des Volkes. 1945 kehrt Willy Brandt nach Deutschland zurück. Als mein Land, wie er sagt, aus 1000 Wunden blutend die Chance einer neuen rechtlichen und menschlichen Existenz erhielt. Er berichtet für skandinavische Zeitungen vom Nürnberger Prozess und schreibt beispielsweise über den Super-Antisemiten Julius Streicher. Hitler ist für Brandt ein Teufel. Er redet von einer Clique von Rechtsbrechern und Volksverderbern. Und die Kollektivschuldthese bezeichnet er als töricht. Ich habe dann nach dem Krieg ein etwas größeres Buch in Norwegen herausgegeben, 1946. Der Titel ist Verbrecher und andere Deutsche, als Polemik gegen die damals weit verbreitete These von einer Identität zwischen den Männern, die in Nürnberg angeklagt waren, und dem deutschen Volk. Während Thomas Mann das trostlos patriotische und unverbesserliche Schreiben und Treiben der Deutschen, die sich Antinazis nennen, attackierte und unterstrich, man soll sich nicht ausreden lassen, dass der Nationalsozialismus eine enthusiastische, funkensprühende Revolution, eine deutsche Volksbewegung war, schlägt Willy Brandt im Namen des gesitteten Deutschland von nun an unverhohlen nationalistische Töne an. Dergestalt, das deutsche Volk sei von einem Regime, das den schlimmsten nationalen Verrat bedeutete und den deutschen Namen missbraucht habe, unterjocht worden. Brandt war ein Mann, betont Gunter Hofmann, der nicht viel über die deutsche Vergangenheit reden wollte, als er nach Deutschland zurückkehrte. Über Schuld sprach er fast nie. Darüber hingegen schwieg er schon 1948 nicht. Wir können nicht schweigen zu den Misshandlungen und Massenverfolgungen in der Sowjetzone, denn wir wollen uns nicht mitschuldig machen an den dort verübten Verbrechen. Und ein Jahr später, im ersten Deutschen Bundestag: Wir sagen, wer der Bevölkerung in der Sowjetzone Hilfe zu bringen, wer dem Recht Geltung zu schaffen sucht, macht sich um das Wohl von Volk und Staat verdient. Es gelte, so Brandt, in Übereinstimmung mit der nationalistischen Generallinie der SPD weiter, die Stabilisierung einer sowjetischen Ordnung der Sowjetzone so sehr wie möglich zu erschweren und damit Wege für eine Wiedervereinigung des deutschen Westens und Ostens offen zu halten. Einher damit geht über Jahrzehnte hinweg die Exkulpation. 1957, gerade zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt, fordert Brandt, dass Deutsche aus der Verkrampfung im Verhältnis zur Nation herauskommen. Auf dem Parteitag 1960 sagt er: Deutschland hat sich mit sich selbst versöhnt. Es hat zu sich selbst zurückgefunden. Und das Gesindel um den Verführer habe dazu mal millionenfache Opferbereitschaft missbraucht. 1965: Deutsche können nicht ständig mit Schuldbekenntnissen herumlaufen. 20 Jahre sind genug. Denn die Geschichte darf nicht zu einem Mühlstein werden, der uns niemals aus der Vergangenheit entlässt. Am 15. September 1990, auf dem Vereinigungsparteitag der SPD, resümiert er schließlich: Sozialdemokratische Tradition und nationale Selbstbestimmung sind geschichtlich nicht voneinander zu trennen. Die Geschichte des erfolgreichsten SPD-Politikers seit 1945 begann im Frühjahr 1946, als er zum Presseattaché der norwegischen Militärmission in Berlin ernannt wurde. Das war eine Tätigkeit, wo ich die Presse verfolgt habe, bis dann ich mir klar wurde, du kannst, wenn du dich fragst, wo kann man für Wiederaufbau und Demokratie was tun, kannst du unendlich viel mehr in dem Land tun, aus dem du kommst, als in dem, wohin du gegangen bist. Rhetorisch und politisch orientiert sich Brandt alsbald am nachmaligen ersten regierenden Bürgermeister Berlins, Ernst Reuter. Ein glühender kalter Krieger und Antikommunist, der während der Blockade der Zufahrtswege nach Berlin 1948 mit dem Hang zu schiefen Formulierungen dröhnt: An unserem eisernen Willen wird sich die Flut brechen. Koste, was es kosten mag. Die Welt wird kein Mittel scheuen, ihr Ziel zu erreichen, um dem Koloss, der uns zermalmen will, zu zeigen, dass er dieses Mal endlich auf einen unzerstörbaren Gegenwillen stößt. Nein, wir beugen uns nicht. Wir haben uns Hitler nicht gebeugt. Wir werden uns Pieck nicht beugen. Wir beugen uns nur unserem eigenen Gewissen. Willy Brandt haut in eben diese Kerbe. Man kann heute nicht Demokrat sein, ohne Antikommunist zu sein, wiederholt er unablässig, nennt die SED-Regierung eine Protektoratsherrschaft und zeiht sie der Volksfremdheit. Die britische Wochenzeitung New Statesman attestiert ihm eine bedenkliche Neigung zum Chauvinismus. Ein gewisser Günther Guillaume schaute in den 80er Jahren zurück. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch in meinen Augen war Brandt ein kalter Krieger. Ich hatte ihn ja kennengelernt als regierenden Bürgermeister von Berlin mit ganz schrecklichen Reden. Willy Brandt am 1. Mai 1959. Von hier aus hat einst Ernst Reuter die Völker der Welt gerufen, so wie wir sie auch heute rufen. Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt. Mach das Zuchthaus auf! Mach das Zuchthaus auf! Mach das Zuchthaus auf! Am 13. August 1961 begann, mit Billigung der Westalliierten, der Bau der Mauer. Am 13. August wurde durch die Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls endgültig klargestellt: Die Revanchepläne der westdeutschen Militaristen sind bankrott. Das, was auf der Hand liegt, ist, dass es sich bei den Abriegelungsmaßnahmen der Zonenmachthaber um eine eklatante Bankrotterklärung handelt. Mit ihrer Durchführung hat das Ulbricht-Regime gegenüber der gesamten Welt eine klare und unmissverständliche politische Bankrotterklärung einer 16-jährigen Gewaltherrschaft abgegeben. Der ahnungslose Willy Brandt verlangt vom US-Präsidenten John F. Kennedy allen Ernstes militärische Maßnahmen. Die wohlweislich untätigen westalliierten Stadtkommandanten tituliert er als Scheißer. Helmut Schmidt sieht rasch klarer. Die Mauer in Berlin wurde errichtet und der Westen hat sie hingenommen, weil er nur die Möglichkeit hatte, entweder atomar zuzuschlagen oder sie hinzunehmen. Willy Brandt hingegen greift zu drastischen, es ließe sich auch sagen, obszönen Bildern. Es gibt in der Tat nichts Unnatürlicheres als diese Mauer, die für uns nicht zu einer Klagemauer werden darf, sondern die eine Anklagemauer eines verhassten Regimes ist. Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen sind ein empörendes Unrecht. Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird. Wo die blutende Wunde eines Volkes verkrustet werden soll durch Stacheldraht und genagelte Stiefel. Noch 1970 wird Brandt fragen: Gibt es für irgendeines unserer Nachbarvölker eine blutende Grenze im Innern, so wie sie uns aufgezwungen ist? Die organologische Metaphorik, Bluten, Wunde, widernatürlich und das Wort vom Zusammenwachsen konvergiert notabene mit Helmut Kohls blühenden Landschaften, hat Brandt beibehalten. Bis zur Erfüllung seiner Ostpolitik, bis zum 10. November 1989. Dies war ein langer Weg. Wir sind auch noch nicht am Ende des Weges. Und trotzdem ist es ein schöner Tag, weil sich bestätigt, dass die widernatürliche Trennung nicht Bestand hat. Ich habe hier oft gestanden, vor allen Dingen am 16. August 1961 kann ich mich erinnern. Da haben wir unseren Zorn, unsere Ohnmacht hinausgeschrien. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Barer Unsinn. Bleiben wir dabei, meine Freunde, keine Experimente und alles andere, wiederhole ich nochmals, wird sich dann finden. Den Bundestagswahlkampf 1961 führen Konrad Adenauer und Willy Brandt nicht nur im Zeichen des Mauerbaus. Herbert Wehner hatte Brandt, obschon er ihm bereits nicht mehr gänzlich traute, als Kandidaten der SPD gegen Carlo Schmidt durchgesetzt. Während der beteuerte: Ich habe mich gefreut, dass man mich gebeten hat, Willy Brandt vorzustellen. Denn ich bin einigermaßen daran beteiligt, dass er der Vormann dieser Mannschaft der SPD ist. Wählt mit Verstand, wählt Willy Brandt. Den Stil der Kampagne hat die SPD-Spitze von John F. Kennedys Team kopiert. Es ist der erste Medienwahlkampf der bundesdeutschen Geschichte, in dem auch Brandts Privatsphäre, halbwegs bigott inszeniert, eine gewichtige Rolle spielt. Es ist ein Ereignis für seine Familie, wenn der Vater einmal früher nach Hause kommt und ein paar freie Stunden für Frau und Kinder mitbringt. Die Familie ist für Willy Brandt der Platz, an dem er für seine Arbeit immer wieder neue Kraft gewinnt. Um es mit aller Deutlichkeit zu sagen, mit der denkfaulen Parole weiter wie bisher kommen wir nicht voran. Ich habe schon gesagt, wir wollen nicht alles ändern, sondern vieles besser machen. Der politische Gegner fährt die erprobten Geschütze auf. Mal soll Brandt im Spanischen Bürgerkrieg Nonnen vergewaltigt haben, mal vergleicht man ihn seines Namenswechsels wegen mit Hitler, mal sind Flugzeuge am Himmel zu sehen, die Spruchbänder hinter sich herziehen, auf denen steht: Wo war Brandt 1943? In Sicherheit. Und mal wird schäbigerweise verbreitet, Brandt habe im Krieg auf Deutsche geschossen. Ich hab nicht mit der Waffe in der Hand, ich hab nicht gegen deutsche Soldaten gekämpft, wer das behauptet, sagt was Falsches. Muss sich Brandt noch 3 Jahre später rechtfertigen, nachdem er zum SPD-Bundesvorsitzenden gewählt worden war. Brandt, dessen Aufstieg in den 50er Jahren zum Frontstadt-Nebenkanzler ohne Hilfe der Springerpresse kaum denkbar gewesen wäre, darauf weist Peter Merseburger hin, hält am 6. Dezember 1961 im Bundestag eine Rede mit erstaunlichen Nuancen. Die bisherige Wiedervereinigungspolitik ist gescheitert. Der amerikanische Präsident hat in seinem Interview mit der Izvestia richtig erklärt, dass offensichtlich die Wiedervereinigung nicht gegen den Willen der Sowjetunion erreicht werden kann. Daraus würde folgern, dass wir uns, um sie zu erreichen, um eine Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion zu bemühen hätten. Brandt hatte, trotz aller mitunter noch empörungsdurchtränkten Reden, wir haben uns mit Geduld gewappnet, aber noch ein Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird, und wir sind keine Würmer. Man kann die Zonenkrankheit nur heilen, wenn man einsieht, das deutsche Volk will und wird nicht kommunistisch sein. Brandt hatte nach dem 13. August sehr bald erkannt, wir müssen lernen, mit der Mauer zu leben. Nun war es ihm darum zu tun, einen Weg zu finden, auf dem die Härten der Trennung vielleicht doch gemildert werden könnten. Brandt vollzog einen radikalen Kurswechsel, ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Das Motto der avisierten Ostpolitik, Kooperation statt Konfrontation, formulierte Egon Bahr, auch weil Kennedy im Rahmen seines Berlin-Besuchs die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie gefordert und zu verstehen gegeben hatte, dass es keine Alternative zur Verständigung mit der Sowjetunion gebe. Bahr am 15. Juli 1963 im politischen Club der Evangelischen Akademie in Tutzing, Wandel durch Annäherung. Und dann habe ich in Tutzing etwas über Wandel durch Annäherung gesagt. Das hat er als Narrtei oder barer Unsinn mit H bezeichnet. Herbert Wehner war verärgert. Unter anderem, da Bahr die langfristig angelegte Strategie der Ostpolitik auf den Punkt gebracht hatte. Die Zone muss mit Zustimmung der Sowjets transformiert werden. Das hieß, Franz Josef Strauß belehnend, sie muss entkommunisiert werden. Weder den Stalinisten in der DDR noch den kalten Kriegern in der Bundesrepublik kann daran gelegen sein, dass Willy Brandts politisches Konzept zur Wiedervereinigung sich auszuwirken beginnt. Rührte Günter Grass im September 1965 die Trommel, als sich Brandt zum zweiten Mal um das Amt des Bundeskanzlers bewarb. Weitererzählen, SPD wählen. Pack den Willi in den Tank, waren Parolen aus dem von Grass gegründeten Wahlkontor deutscher Schriftsteller. Und dich singe ich Demokratie. Es geht um eine zweite Bewährungsprobe für unser Volk. Selbstbewusst und stolz wollen wir uns in der Welt bewähren, als eine große Macht der positiven Leistungen. Trotz abermaliger Stimmenzugewinne scheitert Brandt. Erschöpft, zermürbt, zieht er sich aus der Bundespolitik zurück, bis im folgenden Jahr Kanzler Ludwig Erhard gestürzt und die Große Koalition, eingefädelt von Herbert Wehner, wir wollen regieren, gebildet wird. Mit Brandt, der zunächst erhebliche Skrupel hatte als Außenminister, unter dem Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Ein Kanzler, Mitglied der NSDAP, in Ribbentrops Auswärtigen Amt, groß geworden und der Emigrant. Das ist ohne Zweifel ein Markstein in der Geschichte der Bundesrepublik. Günter Grass spricht von einer miesen Ehe. Der Philosoph Karl Jaspers urteilt, Willy Brandt sei der Gefangene und sagt, an der Spitze steht ein alter Nationalsozialist. Das ist ein Novum. Ich halte es für einen Affront gegenüber dem Ausland und für eine Beleidigung gegenüber der Minderzahl der Deutschen, sagen wir einer Million Menschen, die den Nationalsozialismus immer gehasst haben und noch hassen. Das Grundgesetz in Ruhe, SPD und CDU, lasst das Grundgesetz in Ruhe, SPD und CDU. Brandt spielt gleichwohl mit, unterstützt die Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30. Mai 1968 nach Kräften und gebärdet sich noch einmal nach innen und nach außen als kalter Krieger. Es gibt nun einmal Kräfte in unserem Land, die ein Interesse daran haben, den Unwillen am Leben zu erhalten und womöglich noch zu intensivieren. Für sie ist das Thema Notstand nur ein Vorwand zur Unruhe. Manche Stimmen von außen wollen nun den Eindruck erwecken, hier habe sich eine Gesellschaft von lauter Bösewichten mit finstersten Absichten zusammengefunden. Eine Regierung, die darauf aus ist, ihre Macht zu verewigen, die Grundrechte der Staatsbürger abzuschaffen und einen neuen Krieg vorzubereiten. Und ein Parlament, das nichts lieber täte, als sich selbst zu entmannen. Willy Brandt hatte keinen Brandtplan. Er schwankte immerfort in zahlreichen Fragen. Auch die 68er waren für ihn einerseits jene, auf die wir gewartet haben, andererseits schlicht ein Pöbel. Nichts gegen solche Herausforderungen, die uns vor altem Trotz und hohlem Betrieb bewahren. Aber alles gegen den Teufelskreis von außergesetzlicher Demonstration, Provokation und Reaktion. Man kann die Entfremdung des Menschen nicht mit Waffen bekämpfen, die geladen sind mit dem Pulver der Intoleranz, des Fanatismus und des Hasses. Wir brauchen eine moderne, in die Zukunft weisende neue Politik. Gute Nachbarn. Wir stehen erst im Anfang der ersten wirklich freiheitlichen Periode unserer Geschichte. Freiheitliche Demokratie muss endlich das Lebenselement unserer Gesellschaft werden. Am 5. März 1969 war Gustav Heinemann mit den Stimmen der SPD und der FDP zum Bundespräsidenten gewählt worden. Seine Antrittsrede vom 1. Juli markierte eine historische Zäsur. Heinemann brach dezidiert mit deutschen obrigkeitsstaatlichen Traditionen und bezeichnete seine Wahl als ein Stück Machtwechsel, der ein halbes Jahr später bei den Bundestagswahlen am 28. September dann tatsächlich stattfand. Es zeigen sich Abnutzungserscheinungen, das ist gar kein Zweifel. Hatte Helmut Schmidt schon 1968 zum Zustand der Großen Koalition eingeräumt. Dennoch plädierte er intern zusammen mit Herbert Wehner dafür, sie fortzusetzen. Vermutlich auch, weil er die von Brandt avisierte Ostpolitik als Narretei betrachtete. Noch wesentlich weiter gingen große Teile der Union. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Richard Jäger gab zum Besten: Wenn Brandt neuer Bundeskanzler wird, muss man sich fragen, ob wir nicht über Nacht die Rote Armee hier haben. Ich weiß gar nicht, was die Diskussion über die Große Koalition jetzt soll. Sie ist in diesem Augenblick keine sich anbietende Lösung. Ist damit jetzt die kleine Koalition besiegt mit dem Handshake? Das heißt klein. Noch in der Wahlnacht entscheidet sich Brandt für das erste sozialliberale Bündnis. Wenn du es machen willst, mach's doch, meckert Schmidt. Historiker reden bisweilen vom Mythos der zweiten Stunde Null und von einer Art inneren Neugründung dieses Staates. Und davon, dass Brandt zum ersten Mal Machtbewusstsein demonstriert und Wehner wie Schmidt beiseite geschoben habe. Albrecht Müller war Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller, leitete Willy Brandts Bundestagswahlkampf 1972 und war danach bis 1982 Planungschef im Bundeskanzleramt. Er korrigiert das übliche Brandtbild vom Zauderer, der jetzt einmal über den eigenen Schatten gesprungen sei. Dieses Machtbewusste kam ja wohl schon bei der Kandidatur von Heinemann zum Bundespräsidenten zum Ausdruck. Und dass Willy Brandt damals schon immer Streit oder in Konflikten mit Wehner und Schmidt lebte, war auch klar. Also diese Konflikte gab es unterschwellig immer. Auch der Journalist Hermann Schreiber liegt keineswegs richtig, wenn er behauptet, Kanzler zu werden war für Willy Brandt stets wichtiger als Kanzler zu sein. Im Gegenteil. Brandt agierte, nachdem er mit lediglich 2 Stimmen mehr als nötig gewählt worden war, fortan so, wie er es in seiner berühmten Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 skizziert und so, wie es ihm Egon Bahr eingeschärft hatte. Wenn es jetzt ernst wird, bist du nicht mehr eine Figur der Geschichte, sondern machst sie. Und das ist nicht zu revidieren. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Danach fiel jener Leitsatz, der von Günter Grass, dessen Wählerinitiative erheblichen Anteil am Wahlsieg gehabt hatte, stammte. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Wir haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf hat an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen. Diese Passagen, in denen Brandt gegen Ende implizit aus Gustav Heinemanns Antrittsrede zitierte, haben, wie wenig anderes von ihm, geschichtsbildende Kraft besessen. Und in der Tat, unter Brandts Ägide bahnten sich zügig weitreichende, überfällige Reformen an. Bei der Einkommens- und Vermögensverteilung, in der Hochschulpolitik, beim Bodenrecht, in Fragen der Ökologie, im Strafrecht, beim Paragraphen 218, in der Außenpolitik. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert. Die Schule der Nation ist die Schule. Die Bundesregierung wird sich von der Erkenntnis leiten lassen, dass der zentrale Auftrag des Grundgesetzes, allen Bürgern gleiche Chancen zu geben, noch nicht annähernd erfüllt wurde. Die Bildungsplanung muss entscheidend dazu beitragen, die soziale Demokratie zu verwirklichen. August Bebel hatte das Vaterland der Liebe und Gerechtigkeit angestrebt. Brandt wollte es nun verwirklichen. Als eine Art sozialer Modellstaat nach skandinavischem Vorbild, als wahre Bürgergesellschaft. Und außenpolitisch verlieh er der Politik der kleinen Schritte prägnante Konturen. Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Zu einem ehrlichen Versuch der Verständigung sind wir bereit, damit die Folgen des Unheils überwunden werden können, das eine verbrecherische Clique über Europa gebracht hat. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern. Also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Und dann sagte er, nach seiner Bemerkung gegenüber Journalisten ein paar Tage zuvor, jetzt hat Hitler endgültig den Krieg verloren, den Satz, der die Opposition vollends in Rage brachte. Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein. Als ich las in dieser Regierungserklärung, dass es zwei deutsche Staaten also gäbe, da habe ich dies für eine dunkle Stunde angesehen. Eine dunkle Stunde für dieses Haus. Der Abgeordnete von Guttenberg hat von einer dunklen Stunde und der vorige Bundeskanzler von einem Erdrutsch im Zusammenhang mit den Dingen gesprochen, die hier zur Verhandlung stehen. Erdrutsch, höchstens ein Erdrutsch der Illusionen, meine verehrten Damen und Herren. Sie folgen einer gedanklich-geistigen Linie, Kollege Brandt, wonach die besseren Zeiten der deutschen Geschichte erst mit ihrer Amtsübernahme als Kanzler eigentlich eingesetzt haben. Von Ihnen wird das Wort berichtet, Hitler habe jetzt erst, seit Sie Kanzler geworden seien, den Zweiten Weltkrieg verloren. Und wir, die wir damals gesagt haben, wir wollen den Zweiten Weltkrieg nicht nochmal verlieren, wir sind damals dann als rechtsradikale Hetzer von gewissen Propagandisten Ihrer Partei und über deren verfügen Sie ja viele, verschrien worden. Verschrien war unter manchen Genossen in Bälde auch Brandt, seines humanen Führungsstils wegen. Helmut Schmidt habe ihn, erzählte Brandt später, in einem Brief scheißfreundlich zurechtgewiesen, weil ich keine Befehle austeile und Menschen wie Menschen behandle. Ja, Kanzleramtschef Horst Ehmke hatte recht. Er will nicht bossen. Finanzielle Dinge. Von 1970 bis Ende 1972 wird nach und nach die Ostpolitik, die Willy Brandt als Außenminister vorbereitet hatte, umgesetzt. Schon am 22. März 1958 hatte Carlo Schmidt angemahnt: Verhärten wir uns nicht, seien wir fest in unseren Zielen, Friede, Wiedervereinigung, aber halten wir uns beweglich in unseren Methoden. Machen wir das Feld frei. Für Albrecht Müller ist Brandts Ostpolitik immer das Beispiel für eigentlich fast die einzige große politische Strategie, die in Deutschland nach dem Krieg stattgefunden hat. Gut, die Westintegration von Adenauer war auch eine Strategie, aber dieses Ausdenken der Ostpolitik ist doch welch eine grandiose Leistung das war. Das möchte ich heute mal sehen, wo irgendwie eine solche Strategie stattfindet. Ach du lieber Gott, was bei Ihnen in 20 Jahren noch übrig bleiben wird von dem, was Sie heute vertreten, wage ich noch gar nicht zu sagen. Tja, da lag Franz Josef Strauß daneben. Knapp 20 Jahre später, zwei Monate vor der Öffnung der Mauer, konzidierte Helmut Kohl: Mit dem Warschauer Vertrag von 1970, den damals der Kollege Brandt unterzeichnete, gelang ein weiterer Schritt in diese Richtung. An Buchstaben und Geist dieses Vertrages werden wir uns weiterhin halten. Anfang der 70er Jahre begleitet den Prozess außenpolitischer Deeskalation ein Prozess parlamentarischer Eskalation. Eine Chronik der Entgegnungen und Erregungen. Ich wünsche, dass der Abgeordnete Franz Josef Strauß sich hier dazu erklärt, ob auch er meint, wie der Bayern-Kurier, dass ich den Ausverkauf nationaler Interessen betreibe. Dies sage ich, stellt Hugenberg in den Schatten. Der Ausverkauf ist durch Hitler erfolgt. Nein, dies geht eben nicht. Draußen zu hetzen und hier nicht dazu stehen zu wollen. Willy Brandt am 14. Januar 1970 im Bundestag: Nach meiner Überzeugung muss alles versucht werden, trotz der prinzipiellen Gegensätze, Formen des Zusammenlebens, der Koexistenz zu finden, über die ich im Herbst 1962 an der Harvard-Universität gesagt habe, dass sie ein Zwang zum Wagnis sei. Am 19. März trifft Brandt den DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoff in Erfurt. Zwei Monate danach findet der Gegenbesuch in Kassel statt. Die NPD und andere neonazistische Organisationen haben die Aktion Widerstand ins Leben gerufen und ziehen, teilweise randalierend, durch die Straßen. Stoff und Brandt in Hessenland, die DDR wird anerkannt. Deutsches Land wird nicht verschenkt, eher wird der Brandt gehängt. Haut ihn weg, den roten Dreck. Kräfte, mit denen ganz gewiss kein verantwortlicher Führer oder Vertreter der Union etwas zu tun haben will, finden sich dann doch unter Berufung hierauf zu dem zusammen, was sie Widerstand nennen. Und das wirkt sich dann so aus, unter anderem, dass dem Bundeskanzler und anderen schwarz umränderte Traueranzeigen, nein, Trauertodesurteile wegen angeblichen Volksverrats ins Haus geschickt werden. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel gibt den Konfrontationskurs vor. Und Herr Bundeskanzler, trotz Ihrer Begabung zum sowohl als auch, wird auch Ihnen die Geschichte nicht die Gartenlauben-Idylle gestatten, dem Entweder-Oder auszuweichen. Franz Josef Strauß legt nach. Der Frieden nach sowjetischer Version heißt die Ausdehnung der Ideologie und des gesellschaftlichen Systems, das drüben jenseits der Demarkationslinie herrscht. Sie haben davon gesprochen, den Frieden sicherer machen. Den Frieden sicherer machen, als er jetzt ist. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass Sie den Frieden nicht sicherer machen, sondern dass Sie ihn unsicherer machen. Weil der Schatten Moskaus über Europa von Jahr zu Jahr länger wird, wenn die entscheidende zentrale Macht dieses Kontinents diese Politik fortsetzt, die im Oktober mit der Übernahme der Zwei-Staaten-Theorie begonnen hat. Meine Damen und Herren, der Kollege Strauß war ja ganz schön munter. Er scheint seine Entwaffnung durch eine Stewardess der Lufthansa gut überstanden zu haben. Ich möchte, man wird doch wohl einen Scherz machen können. Jetzt nehme ich Herrn Strauß beim Wort und frage Sie, was soll denn dies heißen? Lassen Sie mich ausreden jetzt. Keiner hat Sie unterbrochen. Was ist das für eine Art hier, Herr Barzel? Einen Monat vor der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages über gegenseitige Anerkennung und Gewaltverzicht im August 1970 holzt Strauß weiter herum. Weil dieser Vertrag der Büchsenöffner für Moskau nach dem Westen hin ist. Was diese Regierung verspielt hat, kann in Jahren nicht mehr gut gemacht werden. Im Herbst 1970, vor den Landtagswahlen in Bayern, keilt Brandt zurück. Nicht die Rote Armee ist einmarschiert, sondern die Vernunft hat trotz allem bei uns in deutschen Landen Fortschritte gemacht. Am 7. Dezember des Jahres wird, in Ergänzung zum Moskauer Vertrag, der Vertrag von Warschau unterzeichnet und die Oder-Neiße-Grenze endlich anerkannt. Wir sind mündig geworden. Ein klares Geschichtsbewusstsein duldet keine unerfüllbaren Ansprüche. Es duldet auch nicht jene geheimen Vorbehalte, vor denen der Ostpreuße Immanuel Kant in seiner Schrift zu ewigem Frieden gewarnt hat. Vor der Unterzeichnung war Brandt bei einer Kranzlegung am Ehrenmal der Helden des Ghettos spontan niedergekniet. Eine Jahrhundertgeste. Ich fand, ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte, als einer, der nun nicht zu den wildesten Anhängern Hitlers gehört hat, um es mal so zu sagen, ich bitte für mein Volk um Verzeihung. 1971 geht das rhetorische Theater unvermindert weiter. Wer dieser Regierung und mir selbst Feigheit in Fragen von Freiheit und Unfreiheit, Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, Demokratie und Diktatur vorwirft, der darf nicht erwarten, dass ich mich hier im Einzelnen mit ihm auseinandersetze. Was heißt hinterher interpretieren? Ich könnte eben sogar, warum lesen Sie nicht vorher, bevor Sie polemisieren? An der feindseligen Atmosphäre wird selbst die Verleihung des Friedensnobelpreises an Willy Brandt im November des Jahres nichts ändern. So nehme ich den Friedensnobelpreis für 1971 mit dem Ausdruck bewegten Dankes zugleich im Namen derer entgegen, die mir helfen und geholfen haben. Vom 23. bis zum 25. Februar 1972 findet die legendäre Bundestagsdebatte über die Ratifizierung der Ostverträge statt. Man kann nicht die Konfrontationspolitik der 50er Jahre fortsetzen, meine Damen und Herren. Die Entspannungsmöglichkeiten im Osten wären auf unabsehbare Zeit verschüttet. Die Verbündeten im Westen empfänden die Ablehnung als ein Torpedo gegen ihre eigene Entspannungspolitik. Wir Deutschen hätten in Europa die Vorhänge heruntergelassen, gerade als das erste Licht darauf zu dämmern begann. Macht Außenminister Walter Scheel deutlich. Rainer Barzel kontert. Zu diesem unvollständigen, in Leistung und Gegenleistung unausgewogenen, im Inhalt missdeutbaren Vertragswerk sagen wir, die CDU-CSU, in aller Verantwortung so nicht. Worauf Herbert Wehner repliziert. Ich nehme an, es wird noch ein folgender Redner einen weiteren Stein, den er schon in der Tasche hat, werfen. Vielleicht ist dann sogar der Herr Dr. Jäger höchst selbst, der diese Tage die Ostverträge so qualifiziert hat. Nun, ich muss das zitieren, weil dieser Ausdruck allerdings fehlte bei Herrn Dr. Patzel. Die Ostverträge drohen für das deutsche Volk nicht nur territorial, sondern auch finanziell zu einem Super-Versailles zu werden. Sehen Sie, das ist nun berechnet, nämlich eine Spekulation auf Wirkungen, wie die Versailles-Legende der Deutschnationalen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sie gezeitigt hat. Und es lässt sich rückblickend mit Entwicklungsminister Erhard Eppler bloß seufzen. Ich weiß nicht, was es für einen Sinn hat, wenn man hier dieselben Reden unentwegt noch einmal hält. Zwei Monate später, am 27. April 1972, versucht die Opposition, die sozialliberale Koalition durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen. Diverse Abgeordnete von SPD und FDP waren übergelaufen oder schlicht von der CDU/CSU gekauft worden. Meine subjektive Überzeugung war und ist, dass bei vollzogenen und versuchten Fraktionswechseln auch finanzielle Dinge im Spiel gewesen sind. Und im Parlament gibt es mehr als genug Herren in allen Lagern, die wissen, wovon ich geredet habe. Franz Josef Strauß hatte kurz zuvor den Moskauer Vertrag als den Versuch eines kalten Staatsstreiches bezeichnet. Nun brechen in Betrieben Streiks aus. Auf den Straßen bekunden große Massen ihre Sympathie für Willy Brandt. Für ein Volk und seine Zukunft sind bittere Wahrheiten besser als süße Illusionen. Wir haben den Schutt weggeräumt und wir haben uns die Finger dabei blutig gemacht. Sie haben uns bei dieser politischen Knochenarbeit nicht geholfen. Das, was hier gespielt werden soll, ist ein schäbiges Spiel. Völlig überraschend scheitert der Kanzleraspirant Rainer Barzel. Die Stasi hatte einen CDU-Abgeordneten mit reichlich Geld versorgt, wohl auch einen zweiten. Und kurz vor seinem Tod wird Rainer Barzel sagen, Franz Josef Strauß habe gegen ihn gestimmt. Ab 17. Mai 1972 werden die Ostverträge bei Enthaltung der CDU/CSU ratifiziert. Am 20. September stellt Willy Brandt die Vertrauensfrage, um Neuwahlen zu ermöglichen. Und er rechnet ab. Die CDU/CSU, Herr Kollege Barzel, hat nicht verwinden können, dass sie Opposition wurde. Sie hat deshalb weithin in diesen 3 Jahren auf Kriegsfuß gestanden mit den üblichen demokratischen Spielregeln. Der Wahlkampf wird knüppelhart geführt. Die Großindustrie und die Banken unterstützen die Union mit Unsummen. Gegner Brandts sitzen zudem in den eigenen Reihen. Albrecht Müller. Im Wahlkampf 72, mittendrin, haben die sich über Willy Brandt hergemacht, weil er den Begriff demokratischer Sozialismus gebraucht hat in einer Rede auf Kurt Schumacher. Da musste er sich im Präsidium rechtfertigen für den Gebrauch eines Begriffs, eines Wortpaars, das im Programm von Godesberg noch stand, immerhin, also im gültigen Grundsatzprogramm. Es ist ja auch so gewesen, dass, so Brandts Einschätzung zumindest, dass die seinen Wahlsieg gar nicht wollten. Helft mir bitte, denn anders geht's nicht. Helft mir, wo es sein muss, auch durch kritische Begleitung, aber erspart mir, wo es geht, eine unangemessene Überhöhung. Willi wählen. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Erfolg von 109 Jahren demokratischem Sozialismus. Die Kampagne zeitigt Erfolg. Den größten in der Geschichte der SPD. Brandt holt am 19. November 1972 bei einer Wahlbeteiligung von 91,1% 45,8% der Zweitstimmen. Mit Machiavelli dürfen wir konstatieren, dass ihm die Mehrheit der Bevölkerung gewogen war, weil sie nun begonnen hatte, sich wohlzufühlen. Deutsche Tüte. Nach den Strapazen des Wahlkampfes ist Brandt schwer erschöpft. Außerdem muss er sich einer Operation an den Stimmbändern unterziehen und darf 2 Wochen lang nicht sprechen und nicht rauchen. Herbert Wehner und Helmut Schmidt führen die Koalitionsverhandlungen mit der FDP. Ein Zettel, auf dem Brandt Anweisungen und Wünsche notiert hatte, landet zwar bei Wehner, der aber lässt das Papier in seiner Aktentasche vergammeln. Er hätte sagen müssen, ich werde erst gesund und dann führen wir die Koalitionsverhandlungen. Aber das und dann diese Unverschämtheit, die Notizen, die er gemacht hat, die er sich nur abgerungen hat, in der Tasche zu vergessen an Wieners Stelle, das ist doch ein unglaublicher Vorgang. Aber er hat halt dann die Machtprobe nicht gewagt. Die haben ihn richtig ausgenutzt, dass sie da in der Vorhand waren. Warum gibt es die Angriffe und die Attacken auf die beiden Hauptfiguren, auf Schmidt und Wehner, in dieser Frage nicht von Seiten der SPD und von Seiten der Medien? Wo hat denn irgendwas gestanden, dass es absolut unanständig ist, dass 2 führende Politiker der SPD, die vorher noch gedacht haben, ach, das wäre ja ganz gut, er würde die Wahl verlieren, dass die dann die Verhandlungen führen? Am 21. Dezember 1972 wird zwar noch der Grundlagenvertrag mit der DDR geschlossen. Jeder Fortschritt in dieser Richtung rechtfertigt es, Illusionen hinter uns zu lassen. Doch anderweitig läuft nicht mehr viel zusammen, respektive eine Menge aus dem Ruder. Im Wahlkampf hatte Brandt dem Begriff Compassion, Mitgefühl, Barmherzigkeit, große Bedeutung beigemessen, was in Teilen der Partei auf Ablehnung gestoßen war. Die maßgeblich von Klaus Habrecht, dem Chef der Schreibstube im Kanzleramt, verantwortete Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 zeugte nun von einer Kehrtwendung, von erheblichen Konzessionen an die sogenannte Mitte. Reformgerede, hinter dem sich nur Gehaltsforderungen tarnen, taugt wenig. Niemand soll glauben, und ich sage dies keineswegs nur an einer Adresse, niemand soll glauben, wir könnten mit selbstverständlicher Automatik mehr verdienen, wenn wir weniger leisten. Alltag ist kein schlechtes Wort, es schmeckt nach täglichem Brot, es hat mit der Qualität des Lebens zu tun, in der sich unsere Reformen erfüllen müssen. Der Alltag wurde für Brandt zur Tortur. Er spürte, schrieb er späterhin, dass einige meiner Parteifreunde mir den Wahlsieg vom 19. November nicht verziehen haben. Und auch in rechten Genossenzirkeln kursierte das von den Konservativen in Umlauf gebrachte Wort von der Reformitis. Der im Juli 1972 zurückgetretene, hocheitle Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller hatte Forderungen der Jusos nach einer höheren Besteuerung von Kapitalgesellschaften bereits polternd zurückgewiesen. Ich bitte bei diesem Punkt, lasst die Tassen im Schrank. 58% für die Aktiengesellschaften sind zu hoch in der Bundesrepublik. Jetzt maßregelte Helmut Schmidt, dem Brandts Integrationskurs gegenüber jungen akademischen Linken seit geraumer Zeit gehörig stank, das halte ich schlecht für Unfug, auf dem Parteitag im April die Jusos. Es werden Vermögenspolitik, Bodenspekulation und Orientierungsrahmen auf diesem Parteitag eine Fülle von Herausforderungen an diejenigen ergeben, die theoretisch arbeiten wollen und können. Mögen Sie diese Herausforderung ernst genug nehmen, um sie nicht nur mit vorfabrizierter Ideologie zu beantworten. Freie Konsumwahl, freie Arbeitsplatzwahl, freie Unternehmerinitiative, Wettbewerb, wo immer möglich, können dabei keine Lippenbekenntnisse sein. Willy Brandt ging noch einmal, ein letztes Mal, in die Offensive. Wir arbeiten jedenfalls unverdrossen daran, die Rechte der vielen zu stärken mit dem neuen Betriebsverfassungsgesetz, mit einem verbesserten Mieterschutz, mit einer gerechteren Bodenordnung, an der wir arbeiten, mit einer möglichst chancengleichen Berufsausbildung, in größerer Sicherheit für die Behinderten. Wir wollen die ausgeglichene Teilnahme und Teilhabe aller an den Gemeinschaftsgütern und die tatsächliche Gleichheit der Chancen. Man muss die Partei nicht idealisieren, aber der Vorsitzende hat auch keinen Anlass, ihr der Partei den 19. November 1972 als einen Tag der Zerknirschung vorzuhalten. Hätte, eingedenk letzterer Bemerkung, deutlicher werden können, in welch miserabler innerparteilicher Situation Brandt sich befand? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hat es in meiner Zeit als Kanzler schon Zeiten gegeben, in denen es mehr Spaß machte als gerade jetzt in den letzten Wochen. Das kann sich wieder ändern. Tat es nicht. Sein verzweifeltes Plädoyer für das sowohl als auch, so Gunter Hofmann, wurde zum geflügelten Wort. Die Leitmedien begannen sich von Brandt abzuwenden. Die importierte Inflation, die Folgen des radikalen Erlasses im Hinblick auf angeblich verfassungsfeindliche Kräfte im öffentlichen Dienst, den Erlass bezeichnete Brandt mit gehörigem zeitlichem Abstand als Fehler, dann die erste Ölkrise, die seine Regierung im Grunde souverän bewältigte, all das schafft ihn. In einem Porträt über Matthias Brandt, den jüngsten Sohn, in der Süddeutschen Zeitung, heißt es retrospektiv: Scheiße, hört die Familie Willy Brandt flüstern. Sie sieht den Jahrhundertpolitiker immer wieder in Selbstgesprächen kopfschüttelnd durchs Haus irren oder in wortlos warten, während Ruth für Wehner und Schmidt Spiegeleier brät. Zu allem Überfluss plustert sich Günter Grass, den Willy Brandt im engsten Mitarbeiterkreis einen Besserwisser ruft, im Fernsehen auf. SPD und FDP als Regierungsparteien sind einem schlafmützigen Trott verfallen. Verdrossen hat sich Willy Brandt wieder einmal in die Außenpolitik geflüchtet. Das ist reiner Quatsch. Aber die dummmediale Öffentlichkeit verbreitet ihn weiter. Der Spiegel titelt: Das Monument bröckelt, und belächelt den kritikempfindlichen Regierungschef, den eine Endzeitstimmung befallen habe. Die sagenumwobene Troika Brandt, Schmidt, Wehner, es hat sie mehr oder weniger gar nicht gegeben. In der Tat, wir drei sind nicht einer des anderen Double. Gunter Hofmann, ihre unterschiedlichen Biografien, ihre Stile, ihr Politikverständnis drückten in verschiedenste Richtungen. Der Politikwissenschaftler Franz Walter: Die drei von der sozialdemokratischen Troika mochten sich gegenseitig nicht, misstrauten einander zutiefst und erzählten ausgesprochen schäbige Dinge übereinander. Helmut Schmidt ereifert sich gar: 4 Jahre hat er Gott gespielt und jetzt spielt er den Gekreuzigten. Es ist fürwahr ein schäbiges Spiel. Ende September 1973 spitzt es sich zu. Im Rahmen einer Reise von Bundestagsabgeordneten nach Moskau steckt Herbert Wehner deutschen Reportern, Brandts Ostpolitik sei überzogen, die Nummer eins sei abgeschlafft und entrückt und der Herr Bundeskanzler badet gern lau, so in einem Schaumbad. Der Regierung fehlt ein Kopf, lauten die Agenturmeldungen. Dann habe ich allerdings auf sowjetischem Boden, aber in eine deutsche Tüte hineingesprochen, auf die Standardfragen des deutschen Korrespondenten, habe ich leider dafür, habe ich auch verzeiht, letztes Mal gesagt, bitte ich um Verzeihung, das war mein Fehler, keine Standardantworten gegeben, wie man sie hier hören will. Intern sagt Brandt, der noch 1970 in einem Buchbeitrag Wehners Lauterkeit und tadellosen Charakter gepriesen hatte, angesichts der monströsen Taktlosigkeiten spontan, er oder ich. Horst Ehmke und Klaus Harprecht bekräftigen ihn in dieser Haltung, doch Brandt zögert schließlich erneut. Und Wehner kriecht zu Kreuze. Wir haben uns damals ausgesprochen und er hat selbst irgendwo festgehalten, was ich nur bestätigen kann, dass er nach einigen guten roten Wein gesagt hat, ich möge es mit ihm doch noch einmal versuchen. In Wehners Augen hatte Willy Brandt mit seinem Wahltriumph im November 1972 seine Schuldigkeit getan, meint Klaus Harprecht. Wehner möchte, dass die Macht nicht nur genossen, sondern auch genutzt wird, kolportiert der Spiegel. Unbestritten ist, dass der pflichtversessene Wehner den Morgenmuffel und Hedonisten Brandt nicht leiden kann, das Kanzleramt als Palais Schaumschlägerburg tituliert und Brandt und Scheel verächtlich Gigolos nennt. Aber will er ihn aus dem Weg räumen? Helmut Schmidt lästert derweil munter weiter, Brandt hat den Karren in den Dreck gefahren, sei wirtschaftspolitisch eine Null, habe keine Führungsqualitäten und keine Arbeitsmoral. Seine eigene Auffassung von Arbeitsmoral besingt Schmidt gerne mal so. Er Tag für Tag sehen Arbeit deit und jemals wird ein Posten steit und deider Geld und deider gern die Schalsig auch mal amüsiert. Im Februar 1974 erstreikt die ÖTV eine Lohnerhöhung von 11% für den öffentlichen Dienst. Danach habe Brandt, meldet der Spiegel, seine Vertrauten gefragt, ob es nicht klüger sei, jetzt zurückzutreten und die Kanzlerschaft seinem Parteivize Helmut Schmidt zu übertragen, der ohnehin von vielen als der stärkste Mann im Kabinett geschätzt wird. Albrecht Müller? Erstens ist überhaupt nicht raus, wer der eigentlich Schuldige an diesem hohen Abschluss war. Zweitens ist überhaupt nicht raus, dass das schlimm ist, wenn man 11% hat. Wieso, wenn die Arbeitnehmer auch mal was kriegen? Wieso ist das schlimm? Da würde ich auch Brandt kritisieren, er hat sich auch einreden lassen, dass das schlimm war. Aber an diesem Beispiel sehen Sie schon, dass die Attacken gegen Brandt künstlicher Natur sind. Weil ein solches kleines Ereignis wie ein ÖTV-Abschluss man wirklich nicht zum Unglück eines Volkes hostilisieren kann. Das ist aber gemacht worden, um ihn fertig zu machen. Die endgültige Enttarnung des bereits 1956 eingeschleusten DDR-Spions Günter Guillaume, den der Verfassungsschutz mit Brandts Einwilligung ein Jahr lang als Referent für Partei- und Gewerkschaftsfragen im Kanzleramt belassen hatte, um ihn weiter zu observieren, gibt Brandt den Rest. Ich habe die Sache von Anfang an nicht ernst genug genommen, heißt es in Brandts posthum publizierten Notizen zum Fall G. Ein Dossier des Bundeskriminalamtes über angebliche Damenbekanntschaften lege Brandts Erpressbarkeit durch die SED-Führung nahe, raunt Verfassungsschutzpräsident Günter Nollau, ein Freund Wehners. Schleswig-Holstein, Meer umschlungen, Meer umschlungen, Meer umschlungen. Auf Helgoland am 1. Mai denkt Brandt ernsthaft an Selbstmord. Scheißleben, murmelt der zeitlebens einsame Mann, der stets auf der Suche nach Geborgenheit war im Kreise feiernder Fischersleute. Drei Tage später, bei einem Treffen von SPD und Gewerkschaften in Bad Münstereifel, kommt es zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Herbert Wehner. Ich habe mancherorts gelesen, dass Herbert Wehner mir an jenem Wochenende in Münstereifel den Rücktritt nahegelegt hätte. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Am 6. Mai reicht Brandt seinen Rücktritt ein. Zumal, weil er eine neuerliche Bildkampagne fürchtet. Es gab Anhaltspunkte, dass mein Privatleben in Spekulationen über den Spionagefall gezerrt werden sollte. Was immer noch darüber geschrieben werden mag, Es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht. Sein Gefühl sollte er nie mehr loswerden, letztlich um seine Kanzlerschaft betrogen worden zu sein, resümiert Gunter Hofmann. War Willy Brandt von Herbert Wehner im Zusammenspiel mit der DDR hintergangen worden? Brandt glaubte es. Es bleiben außerordentlich vage Spekulationen. Hier sind Kräfte am Werk, die mich moralisch vernichten und damit meine Politik und unsere Partei treffen wollen. Ich bin kein Säulenheiliger und ich habe nie behauptet, frei von menschlichen Schwächen zu sein. Das hatte sich auch schon in meinen Berliner Jahren herumgesprochen, dass ich nicht ganz frei von Menschen. Per Oratio. Ich kann mir denken, dass der Kohl es auch schon in den zurückliegenden Wochen häufig paradox empfunden hat, dass ein Strauß Kuckuckseier legt. Ich fürchte, die gegenwärtige FDP-Führung soll der Griffel sein, mit dem die Sonthofener Apokalypse zu Ende geschrieben wird. Willy Brandt konnte, wo es Not tat, austeilen. Auch wenn auf einer Wahlkampfveranstaltung töricht dazwischen gerufen wurde. Halten Sie doch den Mund, hören Sie erst mal zu. Doch meist waren seine Reden pathosgesättigt, mitunter kalkuliert warnend oder euphorisierend, in der Regel aber, weil es seinem Charakter entsprach. Wenn Menschen aus freier Einsicht bereit sind, aus der Verantwortung für das ganze eigene Interessen und nicht nur die der anderen zu überwinden, dann, liebe Freunde, schaffen Sie Demokratie. Gewalt führt nicht nach vorn, sondern in den Dschungel. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Meine Überzeugung war es immer, dass die Teilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Zu Brandts unverbrüchlichen Grundsätzen gehörte, dass die Geschichte Optionen kenne, weil sie gemacht werde. Das tatsächliche Geschehen, der historische Prozess beeinflusst und verändert die politischen Positionen, auch die Meinungen darüber, meine Damen und Herren, was politisch für richtig gehalten wird. Zur Summe meines Lebens gehört im Übrigen, dass es Ausweglosigkeit nicht gibt, hielt Willy Brandt trotz eigener Erfahrungen im politischen Betrieb in seinen Erinnerungen 1989 fest. Hoffnung war ein Schlüsselbegriff für ihn und das Wort Glück, erzählt Gunter Hofmann, kam bei ihm oft vor, wenn man mit ihm sprach und er den Blick zurückschweifen ließ auf sein Leben. Dennoch, was hat Brandt einsam gemacht? Woher kam dieser Eindruck, all sein Lebensoptimismus sei auf seltsame Weise gepaart mit Melancholie? Warum war er überzeugt, so Brandt selber, dass jedes Leben von innen her gesehen nichts weiter als eine Kette von Niederlagen ist? Wenn ich nichts anderes bewirkt hätte, dann doch dies, dass ohne Illusionen und ohne Verkennung der vielfältigen Schwierigkeiten in aller Welt die Begriffe Deutschland und Frieden in Einklang miteinander gebracht worden sind. Von 1976 bis kurz vor seinem Tod 1992 war Willy Brandt Präsident der Sozialistischen Internationalen. Seit seinem Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers fühlte er sich befreit. Er sprach nunmehr offener darüber, was ihn umtrieb. Die Menschheit kann in riesige Gefahren hineinrennen, nicht nur als Ergebnis des Wettrüstens, sondern auch dann, wenn internationale Klassenkämpfe das Bild beherrschen sollten, sagte er als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission. Und weil er ein Jahrzehnt später wegen des auf Betreiben Helmut Schmidts zustande gekommenen Nachrüstungsbeschlusses der NATO, wie Gunter Hofmann urteilt, die Entspannungspolitik sein Erbe in Gefahr sah, redete Brandt Anfang der 80er Jahre auf einer der großen Friedensdemonstrationen in Bonn. Über 70% der Menschen in der Bundesrepublik, und das ist gut so, halten nichts davon, dass Deutschland immer mehr vollgepackt wird mit atomarem Teufelszeug. Noch nie war das Wort Gustav Heinemanns so aktuell wie heute. Das Wort nämlich, der Friede ist der Ernstfall. Bis zu einem gewissen Grade bleibt es eine Scheißpartei und gleichzeitig eine tolle Partei. Im März 1987 gab Willy Brandt wegen einer Personallappalie seinen Posten als SPD-Vorsitzender ab. Ich habe meine Fehler gemacht. Ich habe nicht immer alles bedacht, was hätte bedacht werden sollen. Das tut mir leid und das ist es dann auch. Lars Brandt. Er war ein Machtmensch, der Mittel und Wege kannte, sich durchzusetzen, aber ein warmes Herz besaß, das in anderen das Bedürfnis weckte, von ihm erkannt zu werden, weil sie sich mit ihm identifizierten. Albrecht Müller. Die SPD geht gegen 22, weil sie es nicht versteht, zu zeigen, dass man eine nicht gerade eine Vision, aber eine gute Vorstellung davon haben muss, wie die Menschen besser zusammenleben. Das hat Brandt fantastisch verstanden. Günter Grass. Er war einer der wenigen, die in der Lage waren, zuzuhören. Die meisten Politiker wissen alles von vornherein besser und dozieren. Das war bei Brandt anders. Horst Ehmke. Es bleibt aus dieser Kanzlerschaft das Gefühl, dass demokratische Politik etwas Großes sein kann. Es war eine richtige Freude, für und mit Brandt zu arbeiten. Egon Bahr. Er war das, was ich einen guten Menschen nenne. Das heißt, ein fabelhafter, verlässlicher Charakter. Die eigentliche Epoche der sozialen Demokratie muss erst noch kommen, damit es ein Überleben der Menschheit gibt. Es wäre schön, wenn wir einander gedanklich versprechen könnten, dass wir gegenüber den Leidenden nicht gleichgültig werden.